Wien 2, Ausstellungsstraße 19. Wohnung von Maximilian und Bertha Bader. Maximilian Bader wurde am 4. November 1874 in Porlitz, Pohoselice, in Mähren geboren. Seine Familie waren Fleischhauer und er war Viehhändler. Max heiratete Bertha Winkler, geboren am 3. April 1891. Ihr Sohn Hans wurde in Porlitz am 29. November 1906 geboren. Er war ihr einziges Kind. Einige Zeit später zogen sie nach Wien. Max diente im Ersten Weltkrieg als Koch in der österreichischen Armee. Der Enkel von Max und Bertha, Harry, erinnert sich, dass er jeden Tag nach der Schule zu ihnen in die Ausstellungsstraße 19 ging, weil seine Mutter sich um seine jüngere Schwester kümmern musste. Seine Großmutter saß immer an der Nähmaschine und arbeitete, vermutlich um Geld zu verdienen. Beide Großeltern wurden nach Theresienstadt deportiert und starben im April 1944 in Auschwitz. Harrys Vater Hans, der Musiker war, floh mit seiner Familie nach Malaya. Sie lebten eine Zeit lang in Ipoh. Später zogen sie nach Singapur und wurden als feindliche Ausländer nach Australien deportiert. Nach dem Krieg ließen sie sich in Australien nieder, wo Harry und seine Familie jetzt leben. Harry Bader, Melbourne, Australien.